Hasenheide 58. Der Münsternsprecher wurde repariert, die Störung ist behoben, ein deutliches Freizeichen ertönt. Wenn man Münzen einwerfen würde, könnte man jetzt hier auch sprechen. Auf jeweils den mittleren und den äußeren Pfosten der Telefonzelle haben mindestens zwei Hunde geschifft. Ihre feuchten Abdrücke sind noch deutlich erkennbar. Die Sonne steht hoch im Süden.